die wahre, traurige Geschichte des Königs Nebukadnezar, auch Belsazar genannt. Die Wahrheit, nicht das, was in der Bibel steht, gell? Damals im alten Babylon. Die Turmuhr schlägt halb sieben schon, in tiefer Ruhe liegt Babylon. Gespenstlich still steht der Palast da, doch kifft der König wie ein Raster. Oje, oje! Oje, oje! Der Burg empor, hoch droben brummt der Engelchor. Der steigert plötzlich die Frequenzen in Höhen über Todesgrenzen. Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! Selbst die Propheten sind ganz blass vom Dunkelruch in ihrer Nase. Der Chef, der dort im Himmel thront, der liebe Gott, ist auch recht stoned. Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! Seine Augen groß wie Sonnen und malt mit seiner Feuerhand ein Schillo an des Kiffers Wand. Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! In dieses Schillo ist graviert, wer nie im Leben Hasch probiert, wer Kiffer quält, bis zum Schafott ist nicht mein Kind gezeichnet Gott. Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! Oje, oje! In gleicher Nacht nach Domkonsum sich totgelacht. Beim Reggae stelle ich euch die wichtigsten Leute der Kapelle vor. Der Bub am Schlagzeug und Wolfgang der Mensch am Bass. Thank you. Oi. Danke. Wir wollen eigentlich noch ein Reggae spielen, mindestens.